zahlreich war, nannte man mich den Schakal. Ich schlug Jesus an das Kreuz und ich habe es gern getan. Nein, ich habe es nie bereut, denn er war ein Scharlatan. Nein, auferstanden ist er nicht, hab ich ihn doch danach verbrannt. Zu Asche wird sein Bleichgesicht und all dies durch Gottes Lust an. Ich bin der Hüter von euren